Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit einem immer noch leicht verschnupften Bernd Pirat und René Grebin, auch bekannt als Heath Tyson. Und wir sprechen heute mal so über die ganze Arbeit, die hinter den Veranstaltungen steht, die in der Piratenpartei so durchgeführt werden. Hallo René, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Ja, hallo. Mein Name ist René Grebin. Ich komme aus der Nähe von Aachen, aus Pfalz und ja, bin seit dem 10.06.2012 bei der Piratenpartei und kümmere mich im Hintergrund so um Eventgeschichten, Veranstaltungstechnik und helfe, wo ich helfen kann. Was genau qualifiziert dich denn dafür, damit zu arbeiten? Also ich selber bin geprüfter Veranstaltungskaufmann und geprüfter Veranstaltungstechniker. Und habe auch... Wie geht man sowas? Ja, also normalerweise macht man eine Ausbildung. Dauert so 3 Jahre. Allerdings, wenn man genügend Praxiserfahrung hatte, und ich hatte Gott sei Dank Glück, da gab es diesen Beruf Veranstaltungskaufmann noch nicht als Ausbildungsberuf und wurde deshalb gleich zur Prüfung zugelassen mit 16 Jahren und habe mit 16 meine Prüfung gemacht, gleich nach der Schule. Also wo andere quasi mit der Ausbildung anfangen, hattest du schon genug Praxiserfahrung im Eventmanagement, um direkt mit genau. Der Prüfung zu machen? Genau, hab mir halt jede Veranstaltung schriftlich geben lassen, schriftlich bestätigen lassen, was ich dort gemacht habe und wie lange ich dort gearbeitet habe. Und da kam genügend Praxiserfahrung zusammen, dass ich gleich zur Prüfung zugelassen wurde. Musste dann halt für den theoretischen Teil noch so einiges lernen, aber hab die Prüfung beim ersten Mal gleich bestanden. Und was für Veranstaltungen hast du dann, ich sag mal, im zarten Alter von 16 bereits durchgeführt, dass das als Praxisausgleich für eine 3-jährige Ausbildung reicht? Also wir hatten da damals die Veranstaltung Laut gegen Rechts. Die war gegenüber vom Schweriner Schloss mit Bands wie Revolverheld, Sam Deluxe, mit vielen regionalen Bands. Und das war eine Veranstaltung halt gegen Rechts, genau gegenüber vom Schweriner Schloss, also dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch herkomme. Und das war so die größte Veranstaltung damals, die ich gemacht habe. Mit verschiedenen Verbänden zusammen organisiert und war halt eine Non-Profit-Veranstaltung. Also Eintritt for free, halt hauptsächlich um ein Zeichen zu setzen. Dadurch habe ich mir dann einen Namen gemacht auch. Das war wann genau? Das war im Mai 2006. Was dementsprechend bedeutet, dass du dieses Jahr im Mai 22 geworden bist. Genau. Nein, 23 bin ich jetzt. Ich bin jetzt 23, im Juli geworden. Ja, mit Erkältung und Rechnen, das sollte man am Sonntag bleiben lassen, ne? Doch. War das denn nur die einzige Veranstaltung? Hat das schon ausgereicht, um Veranstaltungstechniker zu werden? Nein. Also mir ging es hauptsächlich darum, dass ich auch für die Zukunft gewappnet bin, dass ich möglichst 2 Berufe habe, die in einem Sektor arbeiten. Gerade Veranstaltungstechnik und Veranstaltungskaufmann hat mich halt schon immer interessiert. Damals in der Schule, nach der Schule, diese Kinderdiskos, die waren, das hat mich immer sehr, sehr fasziniert, alles, was man dort sehen und erleben konnte. Und mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mein Entschluss stand schon so mit 14 Jahren fest, wo ich Karnevalsveranstaltungen, Freizeitzentrum und solche Sachen gemacht habe, dass das in Zukunft auch mein Beruf sein wird. Ja, und nachdem du dann, ich frage das jetzt einfach mal, weil ich es gerade interessant finde, nachdem du mit 16 dann geprüfter Veranstaltungstechniker warst, wo ich gerade mal... Kaufmann, da war ich erst Kaufmann. Meine Prüfung habe ich erst zum Veranstaltungstechniker habe ich erst mit 19 gemacht. Auch schön. Ja, was hast du denn seitdem gemacht an Veranstaltungen? Irgendwas, ja, was man kennt oder mehr so Hinterhofsachen? Ja, komplett querbeet, alles mögliche. Viele bekannte Sachen auch mit bei. Festivals, normale Clubtouren, alles Mögliche. Alles, was sich mir angeboten hat, überall, wo ich nach Hilfe gefragt wurde, habe ich auch geholfen. Am Anfang war dann auch halt natürlich, hat man sich ein bisschen ausnuckeln lassen, aber da haben dann andere auch drauf geguckt, dass ich mich nicht ausnuckeln lasse, dass ich auch genügend Geld verdiene mit dem, was ich mache. Da haben andere aber viel auf mich aufgepasst. Bin dann halt auch weg aus der alten Heimat, aus Mecklenburg-Vorpommern raus, nach Dresden, habe dort dann selber Veranstaltungen gemacht. Bin dann nach Berlin, habe dort für eine Diskothek gearbeitet und ja, ziemlich viel hin und her gewandert und nebenbei dann halt feste Kontakte auch geknüpft. Was war denn das Bekannteste, wo du mitgearbeitet hast? Also ich denke mal, das, was jeder kennt, ist die Love Parade in Duisburg. Da habe ich unter anderem mitgearbeitet, hatte ich mich um den VIP-Shuttle gekümmert. Also hauptsächlich dafür gesorgt, dass die Künstler von A nach B kommen. Hatte ich eigentlich gedacht, dass das ein entspannter Job wird, wurde er aber leider nicht, wie wir ja alle wissen. Und dementsprechend war dann auch so ab, ja, 15 Uhr so ein bisschen Hektik und ja, bis 3 Uhr morgens war ich auch auf dem Veranstaltungsgelände dann unterwegs. Aber das war so, das denke ich mal, was jeder kennt. Ja gut, das war jetzt meiner eigenen Neugierde geschuldet. Lass uns doch mal über das reden, worüber wir eigentlich reden wollten. Ich habe dich kennengelernt das erste Mal auf dem LPC in Dortmund, wo ich dir den Schlüssel geklaut habe zum Raucherbalkon für dich. und da hast du mir halt erzählt, dass du da so die ganze Veranstaltung gemacht hast. Wie viel Arbeit ist das wirklich für also, den LPC? Also die ganze Veranstaltung habe ich nicht gemacht. Ich habe unterstützend geholfen, habe mich um die Veranstaltungstechnik gekümmert, dass wir da jetzt nicht noch großartig Summen reinbuttern müssen. Hab für einen Rabatt gesorgt, hab dafür gesorgt, dass wir genügend Verlängerungskabel und genügend Dreierverteiler da haben, dass wir einen ordentlichen Beamer da haben. Die Veranstaltung selber bin ich ja auch erst 2 Wochen vorher zugekommen. Und vom Aufwand her hält es sich wirklich in Grenzen, wenn man weiß, wen man anrufen muss. Also, wenn man gut vernetzt ist, dann kann man schon gucken, dass man mit den Preisen sehr, sehr viel machen kann und sehr gut arbeiten kann. Ja, was kostet der Beamer denn für so einen Tag? Ja, kommt drauf an, was für ein Beamer. So ein Tageslichtbeamer ist so standardmäßig so 400 Euro. Ein normaler Beamer, den kriegst du aber schon für 80 Euro. So ein Hausbeamer. Und da ist es halt dann auch immer wichtig zu gucken, ja, was kann man noch, was braucht man noch, dass man ein ordentliches Gesamtpaket hinbekommt und darauf dann die Prozente rechnet. Und auch natürlich verhandelt. Also hast du im Prinzip deine Kontakt, die du ich sag mal, aus privat hast du die Partei genutzt hast. Genau. Was ich persönlich wichtig finde. Für mich ist die Piratenpartei ja eigentlich ein Hobby, aber mittlerweile auch viel, viel mehr geworden. Und mir ist es persönlich wichtig, warum sollen wir für Sachen so viel Geld bezahlen, wenn wir es billiger bekommen können? Ja klar, wenn man jemanden kennt, der die Kontakte hat, wäre das natürlich sinnvoll, logisch. Warum? Gut, du sagst, du bist 2 Wochen vorher dazu gekommen. Das nächste, wo ich dich getroffen habe, war das Barcamp Bundestag in Essen im Unperfekthaus. Mhm. Wie viel Aufwand war es da? Da hast du, glaube ich, von vornherein mitgearbeitet oder auch frühzeitiger als diese 2 Wochen. Was muss für so eine Sache wie so ein Barcamp im Unperfekthaus, oder ich sag mal, egal wo, organisiert werden? Wie viel Aufwand ist das wirklich? Was passiert hinter den Kulissen, was die Leute nicht sehen? Also was geklärt werden muss, ist natürlich erstmal, was ist an Technik vor Ort da? Was steht einem zur Verfügung? Mit was kann man arbeiten? Und dann halt wirklich auch Absprachen mit dem jeweiligen Veranstaltungsort, in dem Fall mit dem Unperfekthaus treffen, dass möglichst alles reibungslos funktioniert. Im Unperfekthaus mussten wir selber keine Technik mitbringen, beziehungsweise wir konnten auf das, was wir in der Piratenpartei haben, zurückgreifen und das auch nutzen. Da musste nichts zugemietet werden. Das Einzige, was ich dann noch gekauft hatte, war ein Popschutz für die Mikrofone, dass wir nicht permanent diese Sachen im Mikrofon haben. Aber ansonsten, ja, Mikrofone mussten eingestellt werden, Lichtanlagen mussten ein bisschen umgebastelt werden. Problem war da allerdings gewesen, dass die Absprachen nicht so ganz funktioniert haben mit dem Haus und dass der Techniker eigentlich erst am Samstag um 14 Uhr da gewesen wäre. Dementsprechend war das ein bisschen hektisch, ja, weil wir eigentlich mit 9.30 Uhr mit dem Techniker gerechnet hatten, er allerdings nicht da war. Und dementsprechend, ja, mit dem Handy am Ohr und dem Masterschlüssel vom Unperfekthaus dann durchs Gebäude gegangen sind, die Kabel zusammengesucht haben, alles, was wir benötigt haben. Aber nachdem das Ganze dann lief, war es ein sehr, sehr entspannter Job und eine sehr entspannte Veranstaltung. Ab und an dann kleine Laufereien noch gewesen, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten. Und vom organisatorischen Aufwand her ging es auch, wenn man weiß, was da ist. Jetzt ist ja nächstes Wochenende die Euvicon auch. Wenn man weiß, was da ist, geht das alles. Dann ist es nicht mehr so viel Aufwand. Also du sagst im Prinzip, ist es vorweg, also in die 1-2 Tage vorbereiten und dann vor Ort halt ein bisschen Stress am ersten Tag. Genau. Ja gut, das hört sich jetzt ja nicht nach so viel an, sag ich mal, als Laie. Liegt das daran, dass das Unperfekthaus so gut ausgestattet ist, oder ist das immer so ein leichter Job? Nein, es ist nicht immer ein leichter Job. Es ist immer komplett unterschiedlich. Also es kommt wirklich darauf an, was hat man da, was hat man zur Verfügung? Wie kann man mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten? Und da ist mir halt wichtig, dass beide Seiten Vorteil von haben. Wenn wir uns jetzt Veranstaltungstechnik vom Unperfekthaus leihen, erwarten die auch, dass wir ordentlich damit umgehen. Und dementsprechend müssen dann halt auch Absprachen getroffen werden. Man muss sich an Vereinbarungen auch halten. Und die muss man allerdings erstmal ausarbeiten. Es ist, ja, für Außenstehende sieht es halt aus, ja, Mikrofon läuft, gut ist, aber das Mikrofon muss angeschlossen werden, kleiner Soundcheck muss gemacht werden, damit das halt auch wirklich alles optimal läuft. Und ja, es ist immer komplett unterschiedlich, je nachdem, was für eine Veranstaltung ist. Wenn man mal vergleicht, jetzt LPT in Dortmund und Unperfekthaus, war LPT in Dortmund war natürlich ein komplett anderer Job. Da mussten wir Technik verlegen, da mussten wir dafür sorgen, dass jeder eine Steckdose hat. Da mussten wir halt eine Infrastruktur auch aufbauen, gerade eine technische Infrastruktur aufbauen. Was aber hauptsächlich natürlich das Internet und auch das Stromnetz betrifft. Darum hat sich weitestgehend die AG Technik ja gekümmert. Da habe ich mich herausgehalten. Ich habe halt zur Verfügung gestellt. Verlängerungskabel, Dreierverteilerdosen. Das Problem haben wir im Unperfekthaus nicht, weil ja überall genügend Steckdosen sind, weil überall ja Internet zur Verfügung steht. Also da haben wir wesentlich weniger Probleme gehabt als beim LPT. Aber Probleme würde ich es auch nicht nennen. Okay. Hört sich also zumindest danach an, dass man zumindestens von Anfang an, wenn man sich eine Lokalität aussucht, frühzeitig hingeht und mit ihnen spricht, was ist an Technik da, wie kann man es einsetzen? Dass also ich sag mal, wie das bei mir im Job so ist, dass nicht die Kaufmänner losstürmen und irgendwas regeln und machen und die Techniker dann ganz am Ende vor Problemen stehen, die von Anfang an hätten gelöst werden können, wenn man eher miteinander geredet hätte. Genau. Und darum ist es wichtig, dann gerade auch diesen Sektor, gerade die Technik auch frühzeitig bei Veranstaltungsplanung einzubinden. Schon bei der Location-Wahl geht's ja los. Was ist da? Was brauchen wir an Strom? Und mittlerweile reicht es nicht mehr aus, wenn wir nur Steckdosen nehmen, sondern da brauchen wir dann mal locker eine 16er Leitung oder eine 63er Leitung, um auch wirklich alles mit Strom zu versorgen. Und da muss geguckt werden, ob das überhaupt alles so zur Verfügung steht. Ja, wie sieht das denn? Also ich habe jetzt mitbekommen, es gibt eine Ausschreibung für die Aufstellungsversammlung Anfang des Jahres für das Zusammenschustern der Liste für die Bundestagswahl Nordrhein-Westfalen. Weißt du da was drüber oder bist du da komplett außen vor? Ja, da weiß ich was drüber. Da wurde ich auch schon von mehreren Leuten drauf angesprochen, gerade so Location-Auswahl und so. Da stelle ich gerade so ein kleines Portfolio zusammen, welche Locations gerade jetzt hier im Raum NRW wunderbar passen würden. Auch von der Größe her, von der Anbindung her, weil da kommt ja dann auch, wie ist die Verkehrsanbindung vor Ort? Ist alles leicht zu erreichen? Übernachtungsmöglichkeiten, Preise, Gastronomie, das muss halt alles vorher geprüft werden und geguckt werden, dass das alles unter einen Hut kommt und auch alles stimmig zusammenläuft. Darf ich fragen, wer dich da angesprochen hat, oder war das mehr so inoffiziell? Das war, glaube ich, eher inoffiziell. Ja gut, ich frage, ist ja bei uns in der Partei halt immer die Frage, dass es Leute gibt, die irgendwas, gerade an irgendwas am Arbeiten sind, was noch nicht offiziell ist, was dann erst noch abstimmen wollen, bevor sie es dann Genau. der großen Menge vorstellen, deswegen frage ich. Genau. Na, es sind halt, ja, Ausarbeitungen erstmal. Es sind halt auch Vorschläge und alleine kann man es auch nicht entscheiden. Da gehören immer mehrere Leute dazu, keine Frage. Aber wenn sich dann Rat eingeholt wird, sollte man auch gucken, dass der dann auch befolgt wird, weitestgehend. Ja, wenn er sinnvoll ist, sag ich mal. Ja, wenn's sinnvoll ist, natürlich. Einige Vorschläge sind manchmal nicht so sinnvoll. Kommt auch drauf an, von wem sie kommen, aber einige Sachen sind eventuell nicht so durchdacht und passen dann auch eventuell nicht ins Konzept. Ich gucke zum Beispiel, wenn ich eine Location suche für die Piratenpartei, gucke ich halt wirklich, ist sie ein bisschen piratig? Ist es meinetwegen nicht so ein Ballsaal? Weil da passt die Piratenpartei meiner Meinung nach nicht so wirklich rein, sondern eher so Industriesachen oder ja, außergewöhnliche Locations. Nicht so dieses Standardgedönse, was man überall kennt. Sondern wirklich mal außergewöhnliche Locations, die auch wirklich piratig passen, wo man möglichst nicht viel Arbeit hat, wo eine ordentliche Gastronomie zur Verfügung steht oder man die Gastronomie eventuell selber machen kann. Solche Faktoren kommen da halt mit rein. Und was ich persönlich immer sehr, sehr wichtig finde, kommen alle irgendwie unter und also haben alle eine Übernachtungsmöglichkeit und kommen sie gut von A nach B. Das sind so für mich die wichtigen Faktoren. Ja, das ist jetzt aber interessant, weil der Landesvorstand hat ja ausgeschrieben, dass gerade, ich sag mal, die etwas stiefmütterlich behandelten, etwas weiter ab vom Schuss, sage ich das jetzt mal, liegenden Regionen in Nordrhein-Westfalen, wie hinten raus Detmold und was war das andere, Münsterland? Nee, in Münster waren wir ja, unten hier Bergisches Land, glaube ich, Ja. Vorrang hätten, wenn sie eine Halle anbieten würden. Ja, es kommt aber auch immer darauf an, was hat man dort an Hallen zur Verfügung. Das ist ja auch immer noch ein Unterschied. Und man sollte halt immer gucken, wo ist, ja, wo erreicht man die größte Reichweite, dass möglichst viele Leute auch zu diesen Veranstaltungen kommen können. Weil Bahnticket kostet nun mal auch Geld. Ist ja nun mal so. Und das muss man halt alles selber tragen. Aber man sollte halt gucken, dass man die Veranstaltung wirklich so plant, dass jeder hinkommen kann. Und auch wenn es dann ein bisschen böse ist und dass man eine Region außen vor lässt, ist zwar nicht so schön für die Betroffenen vor Ort, allerdings sollte man halt auch immer gucken, wie erreicht man die meisten Leute. Für kleinere Veranstaltungen, sowas wie FlauschCon oder so, das ist kein Problem, das jetzt auch ein bisschen außerhalb der ja, Ballungszentren zu machen. Das ist kein Problem. Problem ist halt gerade bei größeren Veranstaltungen dann halt auch wirklich, haben wir überhaupt eine funktionierende Infrastruktur dort vor Ort oder muss das alles erst aufgebaut werden? Dass geguckt wird, sind dort auch Locations für uns, die uns ansprechen, die auch passen, Übernachtungsmöglichkeiten. Das sind halt viele, viele Faktoren, die beachtet werden müssen. Und demnach sollte man dann auch gucken, hält man eine Veranstaltung in einem Ballungszentrum, wo man viele erreicht, oder geht man ein bisschen weiter auswärts, wo man eventuell nicht zu viele erreicht. Und darum, so Landesparteitage und sowas sollten schon Ballungszentren weiter stattfinden. Was kostet Meiner eigentlich ein Meinung nach. Sonderzug? Ein Sonderzug kommt drauf an. Also, ich kann jetzt einen Preis aus Mecklenburg-Vorpommern sagen, bezahlst du knapp 2.800 Euro von Stralsund nach Rügen. Das sind dann zwei Züge, die die ganze Zeit hin und her fahren. Also Stralsund und Prora. Also oben die Ecke Binz. Ja gut, das ist eine Menge. Weil, die Überlegung wäre dann ja zu sagen, komm, wir nehmen, wenn wir schon nicht im Ballungszentrum sind, dann sagen wir, wir machen samstags morgens um 8 Uhr einen Sonderzug von, Ja, aber da ich sollte sag mal, man. Köln übers Ruhrgebiet hoch nach Detmold. Da sollte man dann eher gucken, dass man mit der Bahn an einen Tisch kommt, dass man Sondertickets ausmacht, dass man sagt, okay, gib da einen Ticketcode, den gibst du am Automaten ein und bekommst dann dein Piratenticket, nennen wir es mal einfach so, für 10 Euro und kannst davon von A nach B kommen und also von dir zu Hause zum Veranstaltungsort kostengünstig kommen, kannst am besten vor Ort noch den Nahverkehr mit nutzen und am Ende dann wieder zurückkommen, dass das alles gebündelt in einen Preis geht. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher, als wenn man jetzt einen Sonderzug oder so beantragt, beziehungsweise sich holen will. Weil es hält sich ja wirklich in Grenzen, so eine Route auszuarbeiten und zu gucken, wo steigen die Leute ein, das ist ziemlich umfangreich und ich denke mal, das nimmt wesentlich mehr Arbeit in Anspruch, als wenn man sagt, okay, wir gucken, dass wir auf den Nenner mit der Bahn kommen und dort einen Deal hinzubekommen, dass unsere Leute vielleicht für 10 Euro, 10, 15 Euro von A nach B kommen und sich keinen Kopf mehr drum machen müssen. Kann man nur hoffen, dass die Bahn noch nichts davon gehört hat, dass wir fahrscheinlosen Nahverkehr einführen wollen. Wenn die darauf so giftig reagiert, wie die Zeitung momentan auf das Leistungsschutzrecht, dass wir dagegen sind und aus vollen Rohren gegen uns schießen. Naja. Ja, so wie man reinruft, so kommt's raus, ne? Ja gut, aber ich sag mal, ja mal ganz ab von der Veranstaltungstechnik. Das ist aber doch das Problem, was wir haben. Es muss was gemacht werden im Prinzip in der Politik, aber kein Politiker traut sich daran, weil er sonst nicht wiedergewählt wird. Ja, und da sollte man eigentlich hauptsächlich mal auch so ein bisschen auf sein Gewissen hören. Man weiß ja selber eigentlich, was ist für einen selber das Beste. Und das sollte man immer abwägen mit den Sachen, was ist für die anderen auch das Beste. Und gerade wenn man Politik macht, sollte man sich selber ein bisschen zurückstecken und eher auf die Meinung der Masse hören, anstatt permanent seine eigene Meinung versuchen durchzupushen. Weil das bringt meiner Meinung nach gar nichts. Genau. Ja, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, was wir heute sprechen wollen. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie das beim LPT war, wie es bei dem Barcamp Unperfekthaus war und so allgemein. Aber was wohl ja in den letzten Wochen das größere Ereignis war, zumindest planungstechnischer Seite, war die eben von dir schon erwähnte FlauschCon. Ja. Kannst du uns da mal wirklich erzählen, was da alles gemacht werden musste im Vorfeld und wie viel Arbeit das war? Also wir hatten, wenn man so nimmt, eine komplett leere Betonhalle. In der Halle war nichts. In der Halle hatten wir Stromanschlüsse und hatten Deckenlampen, hatten Betonfußboden, hatten Betonwände, hatten eine Bühne drinnen und hatten, wenn man so nimmt, nichts. Und da musste dann natürlich geplant werden, viel Also, geplant ich sag werden. mal, genau das Gegenteil von Unperfekt, was schon fast alles da war. Genau. komplett das Gegenteil. Wir hatten weder Veranstaltungstechnik dort, wir hatten weder ordentliche Scheinwerfer dort, wir hatten keine Traversen dort, wir hatten keine Möbel dort, nichts. Und das musste halt alles irgendwie organisiert werden und dorthin kommen. Das lief dann halt so ab. Zuerst, was das Wichtigste war, erstmal geplant, musste geplant werden, wie soll das Ganze aussehen. Wo man sich dann hingesetzt hat, wo man geplant hat, was für eine Atmosphäre wollen wir überhaupt schaffen. Da war es mir dann wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und zu gucken, dass das Publikum auch von der Bühne her direkt eingebunden werden kann, ohne dass eine große Distanz dazwischen besteht. Deshalb auch eine Rundbühne, wo alle Leute drumherum sitzen konnten. Und ging halt dann los, Teppich musste bestellt werden, 600 Quadratmeter orangener Teppich. Dann ging's los mit dem Stellwandsystem, dann mit den Möbeln. Wir hatten, lass mich lügen, ja, 64 Sofas da. Wir hatten massig an Sitzwürfeln da. Wir hatten Lavalampen dabei, wir hatten Couchtische dabei. Wir hatten komplettes Traverse-System, professionelle Veranstaltungstechnik, viele Stoffe, um halt auch wirklich eine ordentliche Atmosphäre da drin zu schaffen. Und der Planungsaufwand, also normalerweise, es ist wichtig, den Kontakten rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass sie ein gewisses Kontingent zurückhalten können. Und die richtige Planung ging für mich persönlich erst so 2 Wochen vorher richtig los. Vorher wurden halt Absprachen getroffen, dies und das. Und dann die richtige Planung ging halt 2 Wochen vorher. Und Problem war allerdings gewesen, dass das Deko-Unternehmen keinen Fahrer mehr zur Verfügung hatte und auch kein LKW mehr zur Verfügung hatte. Und da musste dann halt geguckt werden, wie kriegen wir jetzt einen 40-Tonner an Materialien von A nach B. Und das war so die einzige große Herausforderung gewesen, weil Speditionsunternehmen hat man kaum eins gefunden. Und zum Mieten-LKW hat man auch kaum was gefunden, gerade in der Ecke, wo es herkam. Und dementsprechend am Ende Glück gehabt, mit viel Hin- und Her telefonieren und mit einigen Tipps von Bekannten, dann auf eine gute Spedition gekommen, die uns auch einen sehr, sehr guten Preis gemacht hat und die uns die Sachen dann halt auch wirklich pünktlich geliefert hat. Dann natürlich auch die Veranstaltungstechnik, was dazugehört, was aufgebaut werden musste. Was ich allerdings ein bisschen enttäuschend fand, dass ziemlich wenig Leute, gerade abends, wo die Veranstaltungstechnik aufgebaut werden musste, waren ziemlich wenig Leute dabei. Das fand ich persönlich ein bisschen scheiße. Aber wie gesagt, merkt man sich fürs nächste Mal. Ja, du natürlich kannst ja keinen zwingen, der zukommt. Bitte? Du kannst ja keinen zwingen zu kommen, ne? Nee, das nicht. Aber es hätte besser geplant werden können, keine Frage. Dann hatten wir ja auch noch das Bällebad da mit, ja, 12,5 Kubikmetern, wo ich mich jetzt auch diesen Montag nochmal in Düsseldorf mit ihm treffe, mit unserem Bällebadmeister, der auch in Zukunft die Piratenpartei unterstützen möchte, soweit es geht. Und ja, haben dementsprechend dann 12,5 Kubikmeter Bälle gesponsert bekommen, die wir auch jetzt an Kindergärten in Bielefeld weiter verschenkt haben. Ja, das hört sich doch für die Kindergärten auf jeden Fall richtig toll an. Ja. Wie habt ihr das denn dann mit Spendenquittung und sowas gemacht? Also ging das Ganze als Spende an die Piratenpartei und wird irgendwo veröffentlicht, oder? Das wird alles veröffentlicht und da sitze ich halt auch noch dran, das alles ordentlich zusammenzuführen und dass ich mich dann mal mit unserer Schatzmeisterin nochmal ordentlich hinsetze, dass da alles nochmal durchgesprochen wird. Von den Filmen habe ich soweit alles. Das, was jetzt allerdings brauchen wir das Ganze ja nochmal schriftlich bei unserer Schatzmeisterin und dann wird das Ganze auch im Internet veröffentlicht auf der Flauschcon-Seite, wo man dann sehen kann, wer was gespendet hat. Und dann, denke ich mal, bekommt man auch eine Übersicht von dem Budget, was dort reingegangen ist und was uns zur Verfügung gestellt wurde und was wir gesponsert bekommen haben. Es ist nämlich enorm gewesen. Allein mit der Veranstaltungstechnik, allein mit der Deko. Das Einzige, was wir halt wirklich zahlen mussten, war jetzt der Teppich, die 600 Quadratmeter und die Stoffe. Alles, was weiterverwendet wird. Das musste halt von uns gezahlt werden. Ja, beziehungsweise gut, wobei, von einzelnen Personen übernommen wurde das übernommen, die Kosten. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt für den Teppich einen Einzelspender, das habe ich gehört, und es gibt für diesen blauen Stoff, den wirst du, glaube ich, hinterher weiterverwenden für andere Veranstaltungen. Also quasi hast du genau für dich also angeschafft und geliehen. Genau, ich habe halt die ganzen Stoffe, den Teppich, den Molton und auch den blauen Himmel. Das habe ich halt alles gesponsert, persönlich von mir, aus meiner Kasse. Weil es für mich sehr, sehr wichtig war, dass diese Elemente da sind. Weil was bringt's, wenn wir ganz viel Deko da haben, aber einen scheiß Fußboden und eine scheiß Akustik. Da war es mir halt, und ist es mir auch bisher, immer sehr, sehr wichtig, dass man auch eine schöne Dämmung auch drin hat. Und da war der Teppich optimal. Haben ja selbst die Hallenpächter, die Hallenbesitzer haben das ja auch gesagt gehabt, wow, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allein nur durch den Teppich. Ja, klar, ich sag mal, als Bauigel, der ein bisschen Bauphysik gemacht hat, sagen, nach Hall, Echo und Hallzeiten in Betonhallen geht gar nicht. Genau, und mich persönlich hat's gefreut zu sehen, wie klasse die Leute, die da waren, es fanden. Auch über den Stream, Märchenerzähler, der Märchenerzähler konnte schön in Szene gesetzt werden, die Gesprächsrunden dort im Hauptzelt, nenne ich es mal einfach, konnten auch schön in Szene gesetzt werden, und gerade am Samstagabend, diese entspannte Atmosphäre, die auf der gesamten Veranstaltung war, fand ich sehr, sehr schön. Und auch gerade dadurch, dass die zweite Halle nicht dekoriert war, die zweite, also es sind halt zwei Hallen nebeneinander gewesen, und man musste durch die zweite Halle durch. Oder in der zweiten Halle war halt hauptsächlich die Gastronomie. Und das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das, denke ich mal, hat die Leute auch so ein bisschen beeindruckt. Beziehungsweise sie haben gesehen, was ist möglich und ja, was kann man realisieren. Kannst du uns denn jetzt, du sagst, die ganze Abrechnung kommt zwar erst noch, aber kannst du uns schon mal sagen, wie teuer das ungefähr gewesen ist? Also die Dimension, man sich da vorstellen muss? Gewesen wäre, wären es so knapp 22.000 Euro für die Technik und für die Deko, hätten wir bezahlt. Ja, das ist ja schon mal, ich sag mal, eine harte Ansage für, wie viele waren da, 150 Leute? Ja, das ist eine sehr, sehr harte Ansage. Aber mir war es auch wichtig, mal mit der FlauschCon zu zeigen, was ist möglich? Was kann man realisieren? Also, ja, das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Auch mal zu zeigen, was ist möglich, was kann man machen? Natürlich, die Kosten sind enorm, aber man darf ja auch nicht vergessen, es wurde fast alles gesponsert. Es wurde uns zur Verfügung gestellt. Und warum? Weil man mit den Leuten, mit den Firmen richtig geredet hat. Weil man denen gesagt hat, mit den Tacheles gesprochen hat. Nicht gesagt, wir brauchen das und das dort, sondern wir brauchen das für das. Und sich mit den Leuten hinsetzen, ganz lange mit den Leuten telefonieren, das ist selbstverständlich. Ich bin ja dann selber auch noch, wie wir Objektbegehungen in Bielefeld hatten, danach bin ich ja nach Schleswig-Holstein zum Deko-Unternehmen gefahren und habe mich mit denen hingesetzt und dort schon dann gleich mit denen geplant, was können wir realisieren, dass es auch möglichst kostengünstig ist. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig, dass beide Seiten auch was von haben. Deko. Ja, aber im Prinzip läuft es ja wieder darauf hin, was ich eben gesagt habe, man muss vorher gucken und im Vorfeld miteinander reden. Genau. Und nicht einfach hingehen und bestellen. Genau. Sondern wirklich auch ordentlich verhandeln und mal auch auf seinem Standpunkt bleiben. Wir wollen was Schönes schaffen, helft uns am besten dabei. Wenn ihr nicht wollt, gucken wir, wo wir eventuell anders die Hilfe herbekommen. Es gibt immer mehr als eine Alternative und das sollte man nicht vergessen. Klar. Und man sollte sich auch immer seiner Position bewusst sein, die man in diesen Verhandlungen hat. Im Endeffekt, das Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten möchte, möchte ja auch Einnahmen generieren. Genauso wie wir wollen, dass die Veranstaltung ordentlich läuft. Warum? Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ja, vor allem, ich sag mal, wir organisieren sowas ja auch öfters, ne? Ja. Ja, ich sag mal, das waren jetzt so 150 Euro pro Besucher, die investiert worden sind bei dieser Veranstaltung. Jetzt ist das natürlich eine besondere Veranstaltung gewesen. Für ein normales Barcamp würdest du sowas ja nicht machen. Was sagst du denn, ist eine realistische Hausnummer, mit der man rechnen müsste, um, ich sag mal, so ein BPT, wie jetzt in Bochum ansteht, realisieren zu müssen pro Nase? Man rechnet ja mit 2000 Leute, die kommen. Wie viel Geld meinst du, müsste man damit rechnen? Es kommt immer drauf an, was man zur Verfügung hat. Also es ist immer komplett unterschiedlich. Wenn wir eine Halle haben, wo wir schon alles zur Verfügung haben, es ist wesentlich günstiger, auch alles dort zu realisieren, als wenn wir eine leere Betonhalle haben. Das ist nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Aber ja, BPT, denke ich mal, sollte man schon gucken, dass man ein Budget von, ja, auch um alles abzudecken, so knapp 80.000 hat. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, jetzt weiß ich nicht, was für die aktuelle BPT-Organisation auszugeben wird. Von daher kann ich das jetzt nicht vergleichen, ob das in dem nicht was gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Informationen hast. Nur grobe. Aber so wirklich ordentliche Zahlen habe ich nicht. Wenn denn nur Facts, ne? Ja, nee. Wir wollen ja auch nur über Fakten reden im Prinzip. Von daher lassen wir das. Ja, das war jetzt, ich sag mal so, dieser ganz organisatorische Teil und auch dieser Deko-Teil. Wie sieht das denn mit der Computertechnik und sowas aus? Kannst du dazu was sagen oder sollten wir da besser mit jemandem von der AG Technik in Nordrhein-Westfalen Ich sprechen? glaube, da ist die AG Technik, alles was so mit Netzwerken zu tun hat, ich denke mal, da ist die AG Technik definitiv der bessere Ansprechpartner. Mein Sektor ist halt eher die Veranstaltungstechnik, Ton, Licht, Video. Aber mit Internet und so habe ich nichts zu tun. Aber da sind die Leute von der AG Technik so kompetent bisher. Immer wenn ich Hilfe brauchte, mir wurde sofort geholfen. Ja, richtig top. Also die Leute von der AG Technik NRW machen richtig klasse Job. Habe ich ja auch bei der FlauschCon mitbekommen. Timmy, Arndt, und Lennart, Stone Pirate, alle zusammen an einem Punkt und es hat funktioniert. Es lief alles. Wir hatten ein komplett funktionierendes WLAN-Netz dort. Es war ein so schönes Arbeiten wieder mit der AG Technik zusammen, wie auch schon auf dem LPT. Ich war so begeistert von den Leuten, wie schnell das auch alles ging und wie professionell das über die Bühne ging und war ja sehr überrascht. Damit hatte ich selber nicht so wirklich gerechnet gehabt, hatte mit viel mehr Stress gerechnet, aber es funktionierte alles und ich war sehr froh, dass so ein Team zur Verfügung steht, die auch alle wunderbar miteinander klarkommen, die auch wissen, worauf es ankommt. Ich war begeistert, auch auf der FlauschCon, wie schnell und reibungslos das alles auch alles funktionierte. Ja, dann an dieser Stelle ein sehr großes Lob an die AG Technik. Die ist leider Definitiv. sehr podcast-scheu. Na, ich Die denke hat mal, es. das liegt auch viel darin, dass wirklich viele Leute vieles machen. Und dass es für keine Sache wirklich nur einen Ansprechpartner gibt. Da würde ich eventuell mal empfehlen, vielleicht die ganze AG Technik mal in einen Podcast reinzuholen. Ja, liebe AG Technik, ich hoffe, ihr hört das und ihr meldet euch bei uns. Dann machen wir das. Ja gut, das gab jetzt ja schon mal einen sehr runden Überblick von dem, was da wirklich hintersteckt, dass das, ich sag mal so 2 Wochen Vorarbeit mit Vollzeit, das sind bestimmt 80 bis 160 Arbeitsstunden, die in 2 Wochen da reinfließen. Ja. Also nicht insgesamt, sondern quasi nur für diesen Part von einer Person. Da kommen ja noch diese ganzen Aufbaustunden und sowas dazu, wirklich eine Organisation. Das ist schon eine Menge für einen, so eine 2 Wochen, 2 Tage Veranstaltung. Ja, aber das hält sich noch Gott sei Dank in Grenzen. Es wäre, denke ich mal, noch mal ganz, ganz anders, wenn man sich erst in diese gesamte Materie reinarbeiten müsste, wenn man erst Kontakte herstellen müsste. Und die Veranstaltungstechnik selber habe ich Mittwoch vor der Veranstaltung ist komplett safe und fest gemacht und am Donnerstag kam sie schon, die gesamte Technik. Wo dann halt geguckt wurde, okay, was können wir machen? Weil wir mussten ja auch mit dem Strom gucken. Mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren. Die mussten halt beachtet werden. Und ich persönlich war begeistert, wie reibungslos das lief. Aber ich habe mitbekommen, fürs nächste Mal werde ich mich, glaube ich, nicht so doll auf den Aufbau konzentrieren, sondern halt eher koordinieren. Das wird jetzt sowieso das nächste halbe Jahr erstmal anstehen, dass ich nicht so wirklich ordentlich arbeiten kann. Außer hinterm Mischpult stehen, das geht alles noch. Aber dass man wirklich dann guckt, dass man eventuell eins, zwei professionelle Veranstaltungstechniker dann immer noch dabei hat bei jeder Veranstaltung, die sich um den Aufbau kümmern, die gucken, dass die Veranstaltungstechnik funktioniert, dass es nicht bei einer Person bleibt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich doll eingespannt bei der FlauschCon, auch beim Aufbau, beim Abbau. Aber beim Abbau hatten wir wirklich sehr, sehr viele Leute dabei. Und das funktionierte auch wunderbar. Und beim Aufbau, es war halt gerade so Freitagabend, wo eigentlich schon alles stehen sollte, was leider nicht geschaffen wurde. Ja, hätte ich mir mehr Hilfe gewünscht, auch auf jeden Fall. Aber hauptsächlich, ja, dass man ein, zwei Veranstaltungstechniker dabei gehabt hätte. Weil Deko und so kann natürlich jeder mit aufbauen. Aber gerade wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Veranstaltungstechnik geht, da sollte geguckt werden, dass dann da auch professionelle Leute mitarbeiten. Wir hatten uns ja auch neulich mal darüber unterhalten, Versicherung und sowas alles. Was muss man denn sowas? Das fällt mir gerade mal so noch ein im Nachhinein, also jetzt spontan. Was muss man da denn so nach Veranstaltung beachten? Weil du sagst ja auch gerade, du fällst für die nächsten 6 Monate aus. Da ist ja das mörderische Bällebad dran schuld, ne? Ja. Ja, na, es ist halt immer wichtig, bei jeder Veranstaltung eine Veranstaltungshaftpflicht zu machen. Das ist je nachdem, wie viele Besucher da sind, beziehungsweise es gibt auch speziell Tarife für Veranstalter, wo man festen Betrag dann immer zahlt, dass die Veranstaltungstechnik versichert ist, dass die Person vor Ort, die Besucher, die Mitarbeiter alle darüber versichert sind. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil muss ja bloß irgendwie mal ein kleiner Unfall passieren, muss ja bloß einer über ein Kabel stolpern, dann will es keiner gewesen sein. Und da greift dann halt auch die Veranstaltungshaftpflicht. Auch für Deko, wenn bei der Deko was kaputt geht, wenn bei der Technik was kaputt geht. Für sowas. Es ist wie eine Hausratsversicherung. Mal grob gesagt. Allerdings mit Personenschutz noch dabei. Personenschutz hört sich jetzt auch sehr martialisch an. Ja, also du, ich denke mal, du weißt, was ich Ja, meine. Also die klar, das Leute weiß ich sind halt schon. alle mitversichert, falls jemand was passiert, dass dann halt auch Krankenhaus bezahlt wird und alles, was dazugehört. Dass jeder Besucher wirklich versichert ist, wenn er in den Veranstaltungsbereich reinkommt. Ja, was ja auch sich gerade bei der FlauschCon bezahlt gemacht hat, weil neben deinem Sprung ins Bällebad noch der hintertückische Angriff des Leuchters auf Johannes Pronada zu eurem baldigen Krankenhausaufenthalt geführt hat. Genau. Und zu einer sehr interessanten Diskussion in der Notaufnahme. Inwiefern? Ja, wir saßen ja beide zusammen. Also Johannes ist ein bisschen früher hin, weil ich wollte noch ein paar Sachen klären. Und dann bin ich ja etwas später in die Notaufnahme gekommen, wo Johannes fast gehen wollte. Und da hatten wir uns dann noch kurz unterhalten und ja, kurze Feedbackrunde im kleinen Kreis gemacht gehabt. War sehr amüsant. Beide so ein bisschen auf Drogen, auf Schmerzmitteln. Das war amüsant, sagen wir es mal so. Ja, okay. Und was ich, da habe ich auch zum Beispiel wieder mitbekommen, was es heißt, bei den Piraten zu sein. Ich musste mir keinen Kopf machen, wie komme ich hin? 10 Euro Praxisgebühr, musste ich mir auch keinen Kopf machen. Hatte mir dann einer Geld gegeben und dann ja, gibt's Rückbeizeiten, weil ich halt nichts bei hatte. Wurde abgeholt vom Krankenhaus, wurde damit gerechnet, dass ich ja dann über Nacht da bleibe. Das wollte ich allerdings nicht. Wurde dann abgeholt, ins Hotel gebracht, hatten uns dann noch zu vierten ruhigen Abend ein Hotel gemacht. Also top, ich muss mir keinen Kopf machen, dass ich abgeholt werde, dass ich von A nach B komme. Also richtig klasse. Also das, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das kannte ich so auch noch nicht. Normalerweise heißt es dann, okay, Taxi besorgen und dann selber irgendwie von A nach B kommen. Das Problem hatte ich gar nicht. Das war richtig toll und da hat man wirklich gemerkt, man bedeutet den Leuten was und die Arbeit wird auch geschätzt. Und das fand ich persönlich sehr, sehr klasse. Und auch die gesamte Veranstaltung hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade der Sektor, gerade mit den Streaming-Leuten von Piratorama. Es macht jedes Mal Spaß. Jetzt nächstes Wochenende das dritte Mal denn schon mit denen zusammenarbeiten. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Jungs wiedersehe. Ich freue mich, wenn ich die AG Technik wiedersehe im Real Life. Also ist immer richtig klasse. Und es entsteht wirklich, ja, man arbeitet sich ein. Man weiß, wie der andere tickt. Man kann richtig toll arbeiten, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so klasse. Ich kann mich immer auf Uwe Stein, Thomas Küpers, das sind so Leute, auf die kann man sich immer blind verlassen. Das funktioniert einfach. Das klappt wunderbar. Und das finde ich persönlich richtig, richtig klasse. Und darum ist es mir halt wichtig, auch in Zukunft möglichst, ja, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Allerdings, dass auch immer so ein fester Kern dabei ist. Das würde ich wirklich klasse finden, auch in Zukunft. Und ja, es kristallisiert sich ja auch raus, die Macher und die Schnacker. Das finde ich toll. Wenn man sich anguckt, am Anfang einer Veranstaltung reden so, so viele Leute mit. Was am Ende dabei rauskommt, das sieht man dann, wenn man bei der Veranstaltung ist. Und das finde ich dann immer sehr schön und sehr amüsant auch, wie viele Leute vorher geredet haben. Aber die was machen, sind eher die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das funktioniert immer. Ja, aus diesem Grund haben wir auch mal gesagt, wir machen hier mal so einen Bericht darüber, was im Hintergrund alles abläuft. Und die entsprechenden Leute, die ich dann halt auch immer getroffen habe, als ich dann mal von AG Presse, bei AG Öffentlichkeitsarbeit vor Ort war, jetzt beim Barcamp zum Beispiel, und hinten rumgelaufen bin bei der Technik, das sind halt genau die Leute, die du gerade angesprochen hast. Damit die Ja. Leute auch mal nach vorne gezogen werden, ins Rampenlicht, ob sie wollen oder nicht, diesen Podcast hier heute. Definitiv. Ich habe meinen höchsten Respekt vor allen Leuten, die bei den Veranstaltungen mitmachen. Es ist eine extrem hohe Verantwortung. Das sollte man nie vergessen. Man steht immer mit einem Bein im Knast. Und die Verantwortung sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und das sollte man auch nicht vergessen. Im Endeffekt sorgen die Leute, die im Hintergrund arbeiten, dafür, dass alle anderen einen schönen Tag haben oder ein schönes Wochenende haben. Und die Leute sollte man nicht vergessen. Definitiv nicht, weil die sind im Endeffekt dafür da, dass es einem gut geht auf der Veranstaltung. Und bisher, ich wurde von noch niemandem enttäuscht, das hat immer wunderbar funktioniert. Und man konnte sich auch wirklich auf die Leute, mit denen man schon öfters zusammengearbeitet hat, oder auch Leute, mit denen man das erste Mal zusammenarbeitet, man merkt direkt, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und bei der Piratenpartei habe ich bis jetzt hauptsächlich Leute kennengelernt, wo einfach die Chemie stimmt. Wo man sich nicht großartig absprechen muss. Es funktioniert einfach. Und das finde ich klasse. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und erleichtert das Arbeiten, denke ich mal, von jedem. Wenn man weiß, das ist der Ansprechpartner für das und das. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und es ist für mich auch jedes Mal eine Herausforderung. Und ich freue mich jedes Mal, wenn eine Veranstaltung auch ordentlich über die Beine, über die Bühne gegangen ist. Ja, das ist doch jetzt, ich sag mal, ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Oder möchtest du noch irgendwas sagen, was ich nicht gefragt habe, woran ich nicht gedacht habe? Nö, wenn du noch Fragen hast, raus damit. Ich wüsste sonst nichts. Nö, wie gesagt, ich habe eigentlich mal alles so gefragt, was mir so im Vorgang überlegt habe und auch was spontan dazugekommen ist. Wenn unsere Zuhörer natürlich noch Fragen haben, können sie die gerne an das Krenes schicken und dann leiten wir sie an dich weiter. Eventuell können wir dann nochmal eine Aufnahme machen oder du schreibst einfach oder einen Kommentar bei uns im Blog krenes.piratenpartei-nrw.de unter diesem Beitrag. Und wenn was kommt, dann sage ich dir Bescheid, dann kannst du ja noch antworten. Ja, sehr gerne. Was mich bloß nochmal interessieren würde, wie nimmst du die Veranstaltung selber wahr? Dass ich auch mal ein Feedback von dir bekomme. Ja, das würde mich mal interessieren. Wie nimmst du die Veranstaltung wahr? Ja. Ich nehme die Veranstaltung so gut wie gar nicht wahr, weil ich selber im Hintergrund immer wuseln bin. Okay. Ja, das stimmt wirklich, ja. Nun, ja, sehe ich bei dir auch immer mit dem Mikrofon dabei. Hast du mal eine Minute Zeit? Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Also, aber auch tolle Arbeit, die ihr von Krenes macht, muss ich sagen. Also ich hätte, glaube ich, manchmal nicht den Geist dazu. Ach, das geht schon. Also ich sag mal, was ich persönlich an der Arbeit im Krenes relativ schön finde, ist, dass du halt sehr viel auch mitbekommst, was überall in der Partei läuft und wirklich mitkriegst, wie es brodelt und wie es an jeder Ecke und Kante brodelt. Und dass so viele Leute da an dem gemeinsamen Ziel arbeiten, das nach vorne zu bringen. Das kriegst du halt mit, wenn du mit den Leuten sprichst. Ist halt so, die kommen auf dich zu und sagen, hey, das und das, lass uns darüber einen Podcast machen, oder du sitzt im Mumble, kriegst irgendwas mit und sagst, lass uns darüber einen Podcast machen. Du hast einfach, der Name kriegen, das passt schon, du hast wirklich einen sehr guten Überblick darüber, was wirklich überall in der Partei passiert. Und ich hoffe ja auch, dass wir neben unseren Zugriffszahlen im Bereich zwischen 200.000 Leute auf dem Blog über die ganzen Podcast-Programme wie iPod und Podkicker und so weiter und so fort, wo man alles hören kann über die Feeds, dass wir da viele Leute erreichen und diesen Überblick auch weitergeben können. Ja, und ich finde, was ich halt schön finde, wir ziehen alle am gleichen Strang. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielen nicht so bewusst ist. Und ja, ich persönlich habe halt den Eindruck, wir ziehen alle am gleichen Strang, allerdings werfen wir uns manchmal selber Steine in den Weg und das sollten wir auf jeden Fall einschränken. Ja, das nehme ich dann doch jetzt wirklich als letzten Satz, einen schönen Appell. Meine Vögel sagen hier gerade auch, dass es Zeit wird aufzuhören, damit ich sie wieder aufdecke. Sie meckern. Und von daher, René, ich danke dir wirklich herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Danke, ich dir auch. Ciao. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.